Live mit Benne Schröder. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Das sind die Strumbellas in 1 Live und Spirits. Gleich haben wir es 10 Minuten nach 6 am Samstagmorgen. Hier ist 1 Live. Kirche in 1 Live. Heute vor 15 Jahren war die Welt noch in Ordnung. Es ist Montag. Ich bin gerade von meiner Abschlussfahrt aus Italien zurück. In der Woche stehen für mich Training, Lerngruppen und das erste Planungstreffen für die Abi-Party an. Aber am Tag darauf, ab Dienstagnachmittag, ist alles anders. 4 Flugzeuge werden in den USA entführt. 2 fliegen in das World Trade Center, 1 ins Pentagon. Ein weiteres erreicht sein Anschlagsziel nicht. Fast 3000 Menschen sterben. Seitdem steht der 11. September für Angst, Terror und Tod. Die Konsequenzen der Anschläge haben auch meinen Alltag verändert. Stärkere Kontrollen an Bahnhöfen und Flughäfen, das Flüssigkeitsverbot im Flugzeug und vor allem die Angst vor weiteren Anschlägen. Die Terroristen haben es fast geschafft, aber ich überlasse ihnen nicht auch noch die Deutung über Daten. Am 11. September erinnere ich mich an die Anschläge in den USA und denke an die vielen Toten. Aber am 11. September denke ich auch an schöne Ereignisse. 2004 habe ich die Priesterweihe meines brasilianischen Freundes Vanginho gefeiert. 2010 die Hochzeit meiner Cousine Steffi. Und letztes Jahr hat meine Kollegin Martina ihren 50. Geburtstag gefeiert. Am 11. September. Der 11. September ist kein Tag wie jeder andere. Die Welt hat sich verändert. Auch für Vanginho, Steffi und Martina. Aber es waren schöne Veränderungen. Und auch daran werde ich morgen denken und Ihnen gratulieren. Am 11. September. Daniel Gewandt,

Hier ist Ins Live, Samstagmorgen, gleich 20 nach 6. Und jetzt gibt's für euch Anne-Marie. There goes the alarm, ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Kennt ihr aus 1 Live mit Alarm, das ist ihr neuer Song. Und vor, ich glaube, 2-3 Wochen habe ich mit Anne-Marie hier in 1 Live telefoniert und sie ist wirklich, wirklich, wirklich, wirklich super nett. Während wir telefoniert haben, lag sie noch im Bett, weil sie gerade erst aufgestanden war und war noch so ein bisschen verpennt. Aber direkt ist man super gut mit ihr ins Gespräch gekommen und man konnte irgendwie über alles Mögliche mit ihr reden. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass wir beide keine rote Beete mögen. Und dann wollte ich aber wirklich eine ernste Sache von ihr wissen, denn Anne-Marie ist eben nicht nur Popstar aus Großbritannien, sondern auch Karate-Weltmeisterin, dreifache Karate-Weltmeisterin. Und ich hatte da eben eine wichtige Frage und ich muss sagen, ihre Antwort hat mir auch tatsächlich irgendwie ganz gut gefallen. Ich muss dich das leider fragen, das ist die wichtigste Frage, an die ich nur noch denken kann. Also nehmen wir mal an, ich würde dich anfassen und du willst das nicht. Kannst du mich dann eigentlich sofort töten? Yeah. Neu. Für den Sektor. Anne-Marie. 1 Live. You lay with me. You're shutting down. I smell her on you. I'm focused now. I know what's going on in your head, yeah. I know what's happened here in our bed, yeah. Your phone is buzzing, so pick it up. I know she calling, so what the fuck? I should've known a cheat stays a cheater. So here we are. And there goes the alarm ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. Now we got that itch, yeah. Karma is a bitch, yeah. Same way that they come, that's the way they go. By your style, boy. I always been a sucker for a wild boy. I'm better than this. I know my worth. I might be getting what I deserve, but I ain't sticking around for the rerun. What's done is done. And there goes the alarm ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him? No. Texting from his ex. What did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. Now yeah. Karma is a bitch, yeah. Same way that they come, that's the way they go. Now we got that itch, yeah. Rewind in the pitch, yeah. There goes the alarm and the sirens go. There goes the alarm. Now we got that itch. Same way that they come. Now we got that itch. Shot fire, man down, one fool, one liar. Ring, ring, trust gone missing. House on fire, house on fire. Bang, bang, two shot fire. Man down, one fool, one liar. Ring, ring, trust gone missing. House on fire. And there goes the alarm ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no.

And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. I'll stop time for you second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. You better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Shawn Mendes, Treat You Better. Hier ist 1Live, guten Morgen. 88001, das ist die Nummer, die ihr benutzen müsst, wenn ihr mir eine SMS schreiben wollt. Anrufen geht aber auch, nur jetzt gerade nicht, das besetzt. 1Live, die ganz große Nummer. Dennis ruft an. Ja, gut, danke sehr, Dennis, so, ne? Leute, das neue iPhone ist da. iPhone. Ja, und alles ist da neu dran. Alles. Also, ich meine, das sieht alt aus wie das andere. Also, das heißt, wenn du dich draufsetzt, so hast du Banane. Die Idioten immer, ne? Aber das Besondere da dran, das hat keine Kopfhörerbuchse mehr. Das Loch unten dran. Ey, aber die haben was erfunden. Schwör, das hat doch keiner gemacht. Kabellose Kopfhörer. Ja, ey, und die werden geliefert in eine Dose. Das sieht aus wie so Zahnseide, so ein wenig so, ne? Und dann unterwegs, ich will Musik hören, hat man Zahnseide dabei, so, ne? Tuin, tuin, tuin. Da sind ja jeweils Akkus drin in den Kopfhörern. Ja, ich meine, wir haben jetzt gelernt bei Galaxy, das brennt ja mal hin und wieder so, ne? So ein Akku. Stell mal vor, du hast die Dinger drin, dann fangen die an zu brennen. Dann sagt mir ich nur, boah, korrekt, der sieht aus wie Hellboy und so, ne? Boah, Hipster, ihr seid die Besten. Und wir wissen ja alle, die Apple-Kopfhörer sind ja wirklich die Besten auf der Welt vom Klang, so, ne? Die sind ja immer so. Also das ist der Doppelbass gewesen, so, ne? So, weißt du, das ist auch Spritzwasser geschützt. Das heißt, morgens, wenn du aufstehst, dann tust du dein Gesicht waschen, kannst aber direkt so gucken, wer bei Facebook geschrieben hat, so, mein Akku ist leer. Tut mir leid. Aber lass mal ganz ehrlich sein, normalerweise hätte ich mir früher Galaxy gekauft. Ich glaube, ich bin langsam alt, ey. Ich brauche jetzt auch iPhone. Scheißegal, wer braucht Kopfhörer? Hauptsache, ich habe iPhone. Lauf ich durch die Straßen und die Mädchen sagen so, ey, der Dennis ist erwachsen geworden, so, ne? Ich zieh auch keine Kappe mehr an. Ey, jetzt übertreibe ich aber auch. War nur ein Witz. iPhone! Ich brauche es, ich muss es haben. Wie, 1119 Euro? Tschüss, adieu. Dennis, auch im Netz, 1live.de. It feels like we're ready to crack these just the two of us, only the two of us, I could die. On your lips, and if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course, they're gonna know what intercourse is by the time they hit fourth grade. They got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here? So you can sit me here next to Britney Spears? Shit, Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MBD. I'm sick of you little girl and boy groups. All you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugar-coated at all. I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out, kid. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off at Jergens, and I'm jerking, but this whole bag of Viagra isn't working. And every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck with his windows down and the system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go? I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Ihr hört Eminem in 1 Live am Samstagmorgen, gleich 10 Minuten vor 7. So ganz langsam wird es auch gerade schon hell im Sektor, Leute. Die Sonne geht auf, es wird wieder ein Megatag, wie auch schon gestern und die letzten Tage. Ich habe gerade noch geguckt, hier für meine Ecke 27 Grad für heute Mittag vorhergesagt. Und keine einzige Wolke sehe ich hier gerade in meiner App. Oh, den ganzen Tag draußen sein, Wochenende genießen, aber ihr braucht dafür jetzt nicht unbedingt eine Terrasse, Balkon, Park, Wälder, Wiesen, Freibäder, ist alles völlig überflüssig. Ihr braucht eigentlich nur eine ganz kleine Outdoor-Location und die hat eigentlich jeder zu Hause. Wir haben in Bielefeld auf dem Dach am Ostwestfalen-Damm haben wir eine Strandbar. Da kannst du Cocktails trinken, da kannst du Eis essen, feiern. In Bonn auf der Bundeskunsthalle gibt es sogar Open-Air-Kino im Sommer. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Da kann man schön seine Sommerabende verbringen, mit Freunden Bier trinken. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also das geilste Dach ist mein Dach. Also ich wohne in Düren und von da aus kann man halt, wenn nachts Sterne scheinen, kann man die richtig geil sehen. Sonntag ist auch perfekt. Ist ein bisschen schwer hochzukommen, man braucht eine Leiter, weil es so keinen Gang dahin gibt. Aber ja, was will man mehr, wenn man ein Dach so im Haus hat, wo man alles sehen kann? Ja, selbstverständlich. Dächer sind die neuen Parks im 1Live-Sektor. Und damit ihr da oben nicht völlig in der Stille rumhängen müsst, haben wir auf 1Live.de unseren Special-Channel entsprechend umgebaut. Das ist jetzt der Rooftop-Channel, wo es genau die Musik gibt, die ihr dafür braucht, wenn ihr da oben auf euren Dächern rumhängt. Und der Song, der jetzt kommt, ist da zum Beispiel auch dabei. Kungs. Neu für den Sektor. Kungs. 1Live. Don't you know I'm gonna wreck your back. Take it now slow. Gonna wreck your back. Don't you know I'm gonna wreck your back. Take it now slow. Gonna wreck your back. Don't you know. The only thing I want is the taste of your heart. Hey, I'm going. Major Lazer in 1 Live zusammen mit Ellie Goulding. Vor den Infos gibt's noch Maroon 5 für euch. Reklame. Und wieder ein Samstagskracher von Netto Markendiscount. Nur heute Schweinerückensteaks mariniert. Die XXL 700 Gramm Packung für unglaubliche 2,99 Euro. Immer samstags, immer günstig, immer netto. Nie war die Vorfreude größer. Denn nie war mehr möglich. Nie war ein iPhone besser. Die neuen iPhones. Wie immer. Im besten Netz. Jetzt die neuen iPhones bei der Telekom bestellen und ab dem 16.09. direkt nach Hause geliefert bekommen. Immer besser. Immer im besten Netz. Die neuen iPhones. Jetzt bei der Telekom bestellen und ab dem 16.09. direkt nach Hause geliefert bekommen. Für alle, die 100% Service, aber 0% Zinsen wollen. Bei den Renault Business Wochen gibt es unsere Nutzfahrzeuge jetzt zu Top-Konditionen inklusive Full-Service-Paket. Ein Angebot für Gewerbekunden bis zum 31. Oktober bei allen teilnehmenden Renault-Partnern. Bauen Sie auf Renault, Europas Nummer 1 für Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen. So, Männers, seid ihr bereit für absolute Leidenschaft? Okay. Seid ihr bereit für Grätschen, Kracher, Zuckerpässe? Sicher! Ja! Seid ihr bereit für... Papa, geht ihr Fußball spielen? Nee. Schauen. Bereit für die neue Saison mit der Bundesliga in der Sportschau. Immer samstags um 18 Uhr im Ersten. Diamanten kaufen leicht gemacht. Heute achten Sie auf das Qualitätszertifikat. Echte Hochkaräter überzeugen mit Brillanz, Präzision, Verarbeitungsqualität und einem ersten Platz bei der J.D. Power Autofahrerstudie zur Langzeitqualität. Ausgezeichnet laut Magazin Autotest von zufriedenen Mitsubishi-Fahrern. Testen Sie jetzt unsere Hochkaräter. Jetzt bei den Mitsubishi Diamantwochen. Bei Ihrem Mitsubishi Handelspartner. Einkaufen in Neustadt oder shoppen in New York. Unglaublich hohe 29 Millionen Euro im Lotto-Jackpot. Knacken Sie ihn heute und gewinnen Sie die 29 Millionen Euro. In Ihrer Annahmestelle auf westlotto.de oder per App. Lotto. 6 Kreuze zum Glück. Teilnahme ab 18. Gewinnchance 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen in Ihrer Westlotto-Annahmestelle.